Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, 4 Minuten im Radio und dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht 0800 5678 111. Also ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Monika ist die erste Anruferin heute Nacht, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Monika. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe es halt im Vorgespräch schon erwähnt. Ich habe eigentlich eine Abhängigkeit von meinem Ex-Freund. Ja, wie lange bist du von ihm getrennt? Kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich habe im Vorgespräch, wie gesagt, schon gesagt, ich habe ihn dieses Jahr einfach vor Silvester vor 7 Jahren kennengelernt. Dann hatten wir eine Beziehung über ungefähr 3 Jahre, wo wir aber zigmal getrennt waren. Dann haben wir uns zwischendurch mal gesehen. Er wusste, dass ich eigentlich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Hat mich aber immer wieder angesprochen, hat sich dann nach 3 Jahren praktisch wieder an meinem WhatsApp bei mir gemeldet und haben mal wieder eine neue Beziehung angefangen, die natürlich wieder nicht funktioniert hat. Zum Schluss habe ich gesagt, ich möchte nur noch, wenn überhaupt, nur noch eine sexuelle Beziehung haben. Das hat sich dann auch nicht so funktioniert, wie es sollte. Und jetzt habe ich ihn jetzt zuletzt letztes Wochenende nochmal gesehen. Da hat er allerdings schon wieder eine neue dabei gehabt, weil er mich ja auch die ganzen Jahre eigentlich sowieso nur belogen, betrogen hat. Beziehungsunfähig ist und liebesunfähig ist und irgendwie komme ich trotzdem nicht von ihm los. Klingt sehr, sehr genervt, ne, ja, das Ganze. Ja, psychisch völlig fertig. Ja. Keinen Abend einschlafen, ohne dass ich stundenlang an ihn denken muss und ich fange jetzt wieder an zu trinken und bin also eigentlich fix und fertig. So schlimm sogar, dass du anfängst zu trinken. Ich meine, ohne jetzt die Details zu wissen oder vielleicht sogar wissen zu wollen, die kurze Zusammenfassung, die du jetzt gerade gebracht hast, die sagt ja eigentlich, das funktioniert nie mit den beiden. Die haben 7 Jahre Zeit gehabt, das immer wieder auszuprobieren. Da ist keine Grundlage für eine solide, gute Beziehung, die irgendwann auch, die glücklich sein könnte. Nein, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Sagst du auch ganz, also deine Vernunft sagt auch, das ist es nicht. Ja, ich habe auch im Vorgespräch schon gesagt, ich habe auch 2 Bücher gelesen, wenn Frauen zu sehr lieben, beziehungsweise immer, wenn man immer wieder mit demselben Partner zusammenkommt. Ich weiß eigentlich ganz genau, warum, weshalb, wieso. Warum? Ja, aber es ist eigentlich eine Abhängigkeit, ist von beiden Seiten aus. Er kommt von mir nicht los, ich komme von ihm nicht los. Und wir müssen beide sagen, ja, gut, die Abhängigkeit. Aber warum ist die Abhängigkeit da? Bei dir? Wir reden ja über dich. Ja, wenn ich das mal so genau wüsste. Das ist ja der Knackpunkt. Wenn man das rausbekommen hat, warum bin ich abhängig von einem Menschen? Warum brauche ich das? Warum ist diese Hörigkeit da? Ne? Es ist ja irgendwie eine Hörigkeit, irgendwie sowas. Ja, richtig. Ich glaube, dass man sich dann auf die Schliche kommen kann, wenn man das rausgekriegt hat. Du bist so angeschlagen, scheinst so angeschlagen. Hast du irgendwann schon mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber ich habe es zwar schon ein paar Mal probiert, bin immer an die falschen Leute geraten, habe jetzt wieder Kontakt zu einer Sozialarbeiterin aufgenommen, die meinte, ich sollte da dringend mal irgendwas tun. Aber wie gesagt, ich weiß auch, was ich machen muss, aber ich schaffe es irgendwie trotzdem nicht. Ja, also ich finde das nämlich auch, Monika. Ein großes Warnsignal ist ja, wenn du sagst, ich fange jetzt an zu trinken. Ich meine, so darf es ja nun wirklich nicht enden, dass du... Das habe ich damals schon mal eine ganze Zeit lang getan, da bin ich fast selber alkoholabhängig geworden, ja. Dann habe ich es aber schnell geschafft, wieder wegzukommen und jetzt fängt alles wieder von vorne an. Ja. Also ich würde das auch sagen, dass du dringlichst in eine Therapie musst, um dir auf die Schliche zu kommen. Was ist da los? Warum funktioniere ich so bei diesem Mann? Und vor allen Dingen, um noch Schlimmeres abzuwenden, beispielsweise eine Alkoholabhängigkeit. Ja, ich bin schon mal mit einem Alkoholiker zusammen gewesen. Das war eine Zeit, wo ich mit ihm nicht zusammen war. Und wie gesagt, ich weiß eigentlich genau, was los ist, aber ich schaffe es irgendwie trotzdem nicht wegzukommen. So, und da genau kann dir ein Psychologe bei helfen. Und ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein paar Worte redest. Ja. Mit dem Peter. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, wie gesagt, bis jetzt habe ich schon ein paar Mal was versucht, aber ich bin bis jetzt immer an die falschen Leute geraten und ich weiß auch nicht, wie ich da vielleicht mal jemanden finden kann, der mir wirklich helfen kann. Da würden wir dir gerne jetzt behilflich sein und ich glaube, dass das auch funktioniert. Okay. Okay, Monika, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Jetzt machen wir noch ein paar Sekunden Musik und dann warten wir aufs Fernsehen. So, meine lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian. Willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Wir haben ein bisschen hier schon angefangen im Radio. Ich bitte zu entschuldigen, dass wir uns verspätet haben im Fernsehen. Jetzt sind wir alle da und wir haben wie immer mittwochs eine freie Themennacht. Und ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gar nicht mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Also ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Steffen und Steffen ist 27 Jahre alt. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Steffen, was ist dein Thema und was geht's? Ja, also folgendes. Mein Bruder hat am letzten Samstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gehabt, ist dabei ums Leben gekommen. Ja, und morgen ist die Beerdigung und da habe ich ein sehr mulmiges Gefühl im Moment. Ja, wie alt ist dein Bruder gewesen? 20, er ist gerade im November 20 geworden. 20. Wie ist das passiert? Wie ist dieser Unfall passiert? Was genau ist da passiert? Ja, er ist morgens von der Disco gekommen. Er ist wohl angetrunken gefahren. Ja, er wollte eigentlich im Auto schlafen und ihm war da wohl doch zu kalt und er ist dann wohl doch, hat sich dann wohl noch entschlossen, nach Hause zu fahren. War er allein im Auto? Er war allein im Auto. Mhm. Er ist auch ganz allein in der Disco gewesen, was eigentlich gar nicht seine Art ist. Er hat einen Tag vorher, hat er gerade von seiner Firma in der Probezeit die Kündigung bekommen. Mhm. Eigentlich auch ohne Grund und ohne Rechtfertigung. Also war psychisch angeschlagen? Er war angeschlagen, ja. Hat deshalb wahrscheinlich auch etwas mehr getrunken, als er es gewöhnlich vielleicht tun würde? Das ist wahrscheinlich. Also eigentlich wäre er nie betrunken gefahren. Mhm. Die hatten sonst immer mit mehreren Freunden irgendwie dann ihren Fahrer abgesprochen und so. Das heißt, er hat den Unfall dann auch verschuldet? Ja, der Unfall direkt sein Tod eigentlich nicht. Er hat vorher, bevor der eigentliche Unfall passiert ist, einen leichten Crash an die Leitplanke gemacht und ist dann auf dem Standstreifen halt stehen geblieben und hat gewartet. In der Zwischenzeit sind noch andere Zeugen angehalten und wo die dann auf die Polizei gewartet haben, ist eine Frau halt da lang gefahren, hat Trümmerteile auf der Autobahn noch gesehen, hat eine Vollbremse gemacht, ist in Schleudern gekommen und hat ihn dann voll erwischt. Die anderen konnten sich gerade noch so über die Leitplanke retten. Das heißt, er hatte mit seinem Unglück quasi Glück im Unglück. Ja. Und dann trat das wirkliche Unglück ein durch diese Frau. Und da ist er direkt verstorben auf der Autobahn? Er ist direkt sofort, also ich habe in der Zeitung noch gelesen, dass er noch durch die Luft geschleudert ist und so. Ist richtig voll erwischt worden und er war sofort tot. Wie hast du es erfahren? Wann hast du es erfahren? Mein Vater hat mich am Samstagmorgen angerufen, nachdem halt die Polizei und ein Pastor bei denen war. Ja. Dein Bruder wohnte noch bei den Eltern? Er wohnte noch bei den Eltern. Du nicht mehr? Ich nicht mehr. Ich wohne ungefähr seit drei, vier Jahren nicht mehr zu Hause. Ja. Wie hast du das aufgenommen, als du das erfahren hast? Ja, ich war sehr geschockt. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Wahrscheinlich kannst du es jetzt immer noch nicht glauben, ne? Ja, doch. Langsam schon. Also langsam realisiere ich das aber. Mhm. Obwohl ja nun erst ein paar Tage vergangen sind, wenn du sagst, es ist letzten Samstag passiert. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Eigentlich doch sehr gut. Also in letzter Zeit haben wir uns eher seltener gesehen, aber das Verhältnis war eigentlich doch sehr gut. Mhm. Wie hat die Familie das aufgenommen? Ja, sind alle sehr geschockt. Mhm. Wie viel gibt es noch andere Geschwister? Es gibt noch eine Schwester, ja. Mhm. Wie alt ist die? Die ist 18. Und lebt auch noch in der Familie? Die lebt auch noch bei den Eltern, ja. Mhm. Wie waren denn jetzt die letzten Tage? Wie hast du die verbracht? Ja, meine Freundin ist bei mir, die heitert mich auch sehr auf und so. Unterstützt mich sehr. Ich bin ab und zu mal auch bei meinen Eltern gewesen. Mhm. Ich wohne auch etwas weiter weg von meinen Eltern. Mhm. Ist das nicht unbedingt immer möglich hinzufahren. Mhm. Das ist morgen Beerdigung? Morgen ist Beerdigung, ja. 14 Uhr. Ja. Angst davor? Ja, irgendwie schon. Mhm. Was macht die Angst aus? Ja, ich bin halt, ja, irgendwo mache ich mir Gedanken, wie das abläuft und ja. Hast du denn mit deinen Eltern darüber gesprochen? Gibt es eine besondere Feierlichkeit oder wird es relativ traditionell ablaufen? Das wird relativ traditionell ablaufen. Mhm. Ich glaube, dass man dann in dem Moment auch nochmal vielleicht noch so den zweiten Schock bekommt, weil man es dann noch mehr realisiert, ja, wenn man den Sarg dann sieht und wenn er zur Erde gelassen wird. Das wird nochmal richtig hart, denke ich. Ja. Du sprichst mit deiner Freundin darüber? Ja. Du sagst gerade, sie heitert dich auf. Aufheitern wird sie dich vielleicht nicht können, aber sie wird dich trösten können. Ja, trösten und ein bisschen halt durch, öfter mal ein bisschen die Stimmung halt aufheitern. Mhm. Mhm. Kannte sie deinen Bruder auch? Nee, sie kannte ihn nicht. Ah, sie kannte ihn nicht? Wie kommt das? Ja, ich bin vorher schon länger mit ihr zusammen, aber meine Eltern haben die jetzt auch erst heute kennengelernt, weil die Situation war nicht immer, war halt irgendwo der Moment war nicht richtig umbar. Wie lange bist du denn mit ihr zusammen? Ich bin jetzt mit ihr ein Jahr zusammen ungefähr. Aha. Ja, aber komisch, dann, dass, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Bruder hattest, dann stellt man doch die Freundin mal vor. Ja, klar. War eigentlich auch öfter mal geplant, aber halt ist immer da was dazwischen gekommen oder ist mal nicht dazu gekommen. Ich fühle mit ihr meiner Freundin eine Fernbeziehung, also da ist es auch manchmal. So 300 Kilometer auseinander. Ist sie denn morgen dabei? Nee, sie ist morgen nicht dabei. Sie kann das nicht. Also sie würde vielleicht auch gerne, aber irgendwo geht ihr das doch zu nah. Wie ist der Tag weiter geplant morgen? Wirst du dann bei deinen Eltern in der Familie bleiben oder wirst du nach Hause fahren am Abend? Ich werde erstmal da in der Familie bleiben und dann abends denke ich nach Hause fahren. Hast du mit deinem Bruder mal über solche Themen geredet? Ich meine, das macht man ja eigentlich unter Umständen nicht so in dem Alter. Nicht. Habt ihr nicht? Was hat er denn noch so vor? Was hat er für Pläne? Ja, er wollte jetzt erstmal seine Ausbildung machen. Also er ist am Donnerstag ist er gekündigt worden und am Freitag war er nochmal in der Firma, er war krankgeschrieben eine Zeit, weil er operiert wurde. Aber die Firma hat ihm gesagt, er sollte das machen lassen, er hat einen Leistenbruch gehabt. Und die haben gesagt, er sollte es machen lassen, so schnell wie möglich. Und dann schmeißen sie ihn raus. Ja. Was für eine Ausbildung wollte er denn? Kfz-Mechaniker. Ja, das wird ein schwerer Gang morgen werden. Ja, denke ich auch. Das glaube ich auch. Und vielleicht packt dich die Trauer auch erst noch viel später. Im Moment wirkst du ja noch relativ so bei dir. Und ja, im Moment. Ich glaube, das ist ein Wechselbad. Dass ja, man ein paar Tage das einfach vielleicht auch denkt, ich habe es jetzt akzeptiert oder realisiert und dann kommen die Tage, wo es nicht so ist. Naja, ich habe das eigentlich auch sehr gefasst aufgenommen, muss ich sagen. Wir hatten ja gestern hier bei uns das Thema Weinen. Hast du geweint schon in den letzten Tagen? Einmal ganz kurz, ein ganz bisschen, aber nicht richtig. Das wundert mich eigentlich auch irgendwo. Ja, vielleicht hast du dich sehr im Griff oder willst dich im Griff auch haben. Ja, denke ich auch. Lass morgen deinen Gefühlen ruhig einen freien Lauf. Wenn dir zum Weinen ist, dann weine. Und sprich mit deiner Familie darüber, wenn du trauerst und wenn du traurig bist. Na ja, klar, das werde ich auch tun, denke ich. Dann wünsche ich dir für morgen viel Kraft und für die nächste Zeit viel Kraft. Ich glaube, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis du das verarbeitet hast. Ja, das denke ich auch mal. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Steffen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist meine Nummer, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und hier ist Michael, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Michael, um was geht's? Ja, es geht eigentlich um mich selber, um meine sexuellen Praktiken, um meine Partnerschaften. Bei mir in meinen Partnerschaften herrschte immer, Sadomasochismus. also ich war derjenige gewesen, der meine Partnerin in eine Situation bringt, wo sie nichts mehr machen kann, wo sie mir ausgeliefert ist. Ja. Sei es durchs Fesseln oder sonst irgendetwas. Und das bezog sich aber immer nur auf die Sexualität zwischen euch. Ja, richtig. Und du hattest immer Partnerschaften, wo die Kombination auch dann so funktioniert hat? Von meiner Seite aus hat sie funktioniert. Ach so. Das heißt also, die Partnerin hatte also gar nicht mal die Möglichkeit gehabt, zu sagen, nee, ich will nicht mehr oder stopp oder sonst irgendwas, sondern ich habe es einfach gemacht. Das ist natürlich übel. Ja. Ne? Also toll ist ja, wenn man eine Partnerschaft findet, wo die andere ist in einem Fall so gepolt ist, dass sie Spaß daran hat, sich quälen zu lassen. Ja. Was waren das für Partnerschaften? Wie lange liefen die? Ich hatte meine erste Frau, mit der war ich 10 Jahre zusammen gewesen. Und dann merkte ich also, dass ich also immer mehr auf dieses Bizarre ausgehe. Zum Beispiel, was war das Bizarrste, auf was du da hingelebt, hingearbeitet hast? Ja, zum Beispiel Fesselungen. Also sie, in eine Situation gebracht, wo sie sich nicht mehr wehren konnte, wo sie mir ausgeliefert war. Und sie wollte es eigentlich nicht. Es war nicht ihr Geschmack, es war nicht ihr Ding, sexuell. Nein, aber das muss dann ja für die Frau sehr schlimm gewesen sein. Oder für die Frauen, wenn sich das hinterher nochmal wiederholte in anderen Beziehungen. Ich denke mal, es war für die Frau schlimm, aber auch für mich war es schlimm. Ich meine, ich habe den Frauen oder den meiner Partnerin dann immer die Augen verbunden, so dass ich die Augen also überhaupt nicht sehen konnte von ihr. Mhm. Und wenn ich dann meinen Orgasmus bekommen hatte dabei, dann habe ich immer ganz schnell die Sachen weggeräumt und dann habe mich selber auch verzogen, habe mir dann den Kopf vollgedröhnt, habe dann Alkohol getrunken und dann das heißt, habe ich dabei unheimlich mies gefühlt. Ja, ich wundere mich, dass die Frauen das überhaupt mitgemacht haben. Das macht man vielleicht einmal mit, das macht Frau vielleicht einmal mit und dann sollte sie weg sein. Aber sie haben das dann länger dir zuliebe mitgemacht? Mir zuliebe, ja, ich habe dann immer gesagt, na komm, es wird nicht so schlimm und dann und ich höre dann auf und dann... Ich habe sie immer wieder mehr überredet. Mhm. Die erste Partnerschaft, die erste Ehe, 10 Jahre hat die gedauert, sagst du. Und die anderen Partnerschaften, wie lange haben die gedauert? Wechselweise. Ich habe dann danach war eine Frau, mit der war ich 3 Jahre zusammen. Ja. Jetzt im Moment habe ich so eine schwebende Beziehung. Mhm. Und ist das im Moment auch in der Beziehung so, dass du die Frau quälst, obwohl sie es eigentlich nicht will? Ich bin vorsichtiger geworden, sagen wir mal so, aber die Tendenz dazu, die geht schon dahin. Warum suchst du denn nicht Frauen? Ich weiß, das ist schwierig, aber dennoch die Frage, warum suchst du nicht Frauen, die in gleicher Weise eben dann andersrum gepolt, gestrickt sind wie du? Gute Frage. Ne, das liegt doch auf der Hand, dass man dann sich einen Partner sucht, der genau das auch möchte und seinen Spaß daran hat. Ich denke mal, das ist nicht normal, was ich da mache. Und dann, so wie du es jetzt machst, finde ich es auch nicht normal. Nein, ich hab irgendwo immer das Bedürfnis, dass die Frau mir untergeordnet ist in dem Moment. Dass ich also unheimliche Macht auf sie ausübe. Würde das denn bedeuten, wenn du eine Partnerin hättest, wir spielen es mal durch, wenn du eine Partnerin hättest, die selbst Spaß daran hat, sich unterzuordnen, die Spaß daran hat, gefesselt zu werden, die Spaß daran hat, im sexuellen Spiel... Nee, würde ich nicht mögen. Genau, das würde dir gar nicht gefallen. Nee. Das heißt, dein Thrill ist, ich brauche eine Partnerin, die genau das nicht will. Ja. Die will nicht gefesselt werden, aber ich fessel sie und das macht mich geil. Ich will eine Macht über sie ausüben, ja, richtig. Du bist im Alltagsleben nicht so gestrickt. Nein, im Alltag bin ich eigentlich mehr ein romantischer Typ, ein ruhiger Typ. Ich höre sehr gerne unheimlich ruhige Musik, Gitarre zum Beispiel oder Enya. Ja. Also ganz und gar nicht genau das Gegenteil eigentlich. Ich wundere mich wirklich, du bist ja nur auch schon im Alter von 47, dass du so durchs Leben gekommen bist und dass es nicht zu eklatanten Brüchen oder Streitereien oder Auseinandersetzungen mit den Frauen gekommen ist. Nein, ich habe es dann selber mit mir ausgemacht. Ich war in verschiedenen Therapien gewesen, aufgrund dann von Suizidversuchen. Mhm. Aber ich habe dieses Thema nie angeschnitten. Warum nicht? Nicht getraut. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Du traust dich ja auch jetzt hier anzurufen, um mir das zu erzählen. Ja, richtig. Aber also es scheint ja irgendeine sehr, sehr komplizierte Verstrickung in dir zu geben, die vielleicht weit in deine Vergangenheit hineinreicht, dass du genau... In so einer sonderbaren Konstellation eine sexuelle Erregung findest. Und das ist ja interessant, das zu lösen und herauszubekommen, warum das so ist. Ich habe mit einer Psychologin jetzt vor kurzem gesprochen und sie sagte, dass sie nicht der Typ dafür wäre, um darüber zu reden. Mhm. Gut, dann war das eine falsche Ansprechpartnerin, dann gibt es ja noch andere. Ja. Lass mich noch fragen, was deinen sexuellen Alltag betrifft. Gibt es denn auch, ich sag es mal so, diesen normalen Sex, den du mit Frauen praktizierst, oder geht es immer in diese Richtung, dass du eine Frau knebelst, fesselst und weiß ich was? Es geht eigentlich immer mehr darin, dass ich Gewalt ausübe an ihr. Geht Gewalt so weit, dass du sie auch schlägst? Nein. Das nicht? Nein. Schlagen tue ich sie nicht, aber... Also was heißt jetzt Gewalt? Gewalt heißt fesseln? Fesseln. Die Augen verbinden? Richtig. Was noch? Da kommen schon Nadeln dazu. Ach so, so krass, ja. Aber... Also eine Nadel in die Haut? Ja. Wo, an welche Stellen? An die Brust. Das ist ja Horror für eine Frau, die das nicht will, die das nicht mag. Es ist ist für mich Horror. Es ist für dich auch Horror, ja? Ja. Ja. Aber erzähl noch weiter. Was machst du noch mit den Frauen, damit ich mir ein Bild machen kann? Ja, wie gesagt, ich fessel sie. Ja. Mit Dildos. Behandle sie mit Dildos. Dehne sie. Mhm. Also ja. Es ist die Lust da, dass die Frau dir vollkommen ausgeliefert ist, dass sie sich nicht wehren kann und dass du sie quälen kannst. Ne? Und du dabei deinen Orgasmus und deine sexuelle... Wie erlebst du denn überhaupt deinen Orgasmus dann? Durch einen dann doch ausgeführten Geschlechtsakt mit der Frau? Oder onanierst du? Nein. Ein Geschlechtsakt in dem Sinne kommt da nicht vor, sondern ich onaniere dann vor ihr. Das heißt, in deinen Beziehungen hast du kaum oder fast gar nicht mit den Frauen wirklich geschlafen? Also richtiger Geschlechtsverkehr, also diesen üblichen Geschlechtsverkehr, der kommt dabei nicht vor, nein. Das ist ja Wahnsinn. Du bist 3 Jahre mit einer Frau zusammen, du hast 10 Jahre verheiratet. Und es gibt keinen richtigen Geschlechtsverkehr. Das heißt, die Frauen haben sexuell überhaupt gar keine Lust genießen können mit dir. Nein, mehr oder weniger nicht, nein. Also, ich halte nochmal fest. Klar, wir gehen tagsüber oder am Wochenende gehen wir spazieren miteinander, wir gehen ins Café und so weiter, wir reden auch ganz normal. Aber bei der Sexualität ist dann... Ja, ich verstehe das, dass du am normalen Tag ein ganz, ganz normaler, fast weicher Typ bist. Mhm, ja. Ne? Und dann aber bei der Sexualität, alles ausrastet. Da ist 180 Grad. Ich halte aber nochmal fest. Ich will das einfach nur nochmal sagen, du musst das gar nicht kommentieren. Ich verstehe nicht, dass diese Frauen das mitgemacht haben all die Jahre. Ich verstehe es nicht. Egal, da kannst du nichts zu sagen, da müsste ich mit den Frauen persönlich reden. Jetzt geht es um dich. Du sagst, dass du das bei einem Psychologen noch nicht hast thematisieren können wollen. Wärst du denn bereit dazu? Wenn ich den richtigen finde, ja, klar. Ich hab jetzt den ersten Schritt getan und bin an dich getreten. Mhm. Meine Psychologin, wie gesagt, die hatte gesagt, nee, die kann also mit diesem Thema gut. nichts anfangen, dann ist zumal sie selber eine Frau wäre. Ja, gut, dann ist die falsche Ansprechpartnerin, da muss man suchen. Ich finde, nach dem, was du gesagt hast, dass du auch, dass du dringend in psychologische, psychotherapeutische Hände musst, dringend, weil du ja selbst auch unter leidest. Ne, so habe ich es verstanden, dass du hinterher letztendlich dich auch dafür schämst, was du machst. Ich merke ja auch, wenn ich so ins Internet gehe, in den Chatraum gehe, dann spreche ich auch also die Frauen darauf an und chatte mit denen über diese Fantasien, die ich die ich auslebe. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das Absurde ist ja, dass eine Frau, die das gut findet, dich nicht interessiert, ne? Nee, überhaupt nicht. So, da haben wir's. Wie gesagt, wenn ich dann wie gesagt, meinen Orgasmus hatte, dann... Oh, um Gottes Willen, was hast du da wieder gemacht? Mhm. Und da kommt der Alkohol dazu und dann wird das wieder so ein bisschen kompensiert. Ne? Ja. Das ist runtergedrückt. So, Michael, ich habe im Hintergrund einen Psychologen, einen Mann, heute Nacht. Mhm. Der heißt Peter. Ja. Ich möchte, dass du mit dem redest jetzt. Mhm. Und dass der Peter dir auch Anlaufstellen, eine Adresse vielleicht vermittelt, an wen du dich wenden könntest. Mhm. Ich meine, du hast ja schon viele Voraussetzungen. Du willst es, du hast die Einsicht, also es ist nur eine Frage der richtigen Organisation, dass du an die richtige Stelle kommst. Ich denke mal, so wie ich es bisher gemacht habe, so geht es nie weiter. Ja, das sehe ich auch so, glaube ich auch. Ich hab da fast Angst vor mir selber. Ja, das eine. Und das andere ist ja auch, ich glaube, dadurch blockierst du auch permanent, dass du eine wirklich glückliche Beziehung mit einer Frau hast. Denn das sind keine glücklichen Beziehungen. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee. So, du legst auf. Ja. Mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche alles Gute, dass du das schaffst und dass du auf die Reihe kommst. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Christa, 70 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christa. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe schon mal versucht, vor einer guten Woche, ich bin so nervös aufgeregt. Macht gar nichts. Und da war doch das, von dem Tag ist alles anders. Mhm. Und gestern habe ich es versucht, war wieder kurz vor 2 von Thema Wein. Ja. Ich habe vor 4 Monaten meinen Mann verloren. Der ist gestorben, an Krebs gestorben. Ja. Wie alt war dein Mann? Mein Mann ist gerade 80 geworden. Mhm. Er sagte immer, wann werde ich 80? Mhm. Ich sage, 2 Tage musst du noch warten. Mhm. Und er hat es geschafft. Mhm. Und dann habe ich ihn noch, weil ich zu Hause nicht mehr konnte, 4 Tage in eine Palliativklinik gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist ein Hospiz, ja. Wo der Schmerz frei ist. Ja. gemacht wird. Ja, wo die Menschen in Würde und in Ruhe sterben können. In Würde und in Ruhe sterben können. Ja, ja. Und ich bin so traurig und ich bin so einsam. Wir waren 42 Jahre verheiratet. 42 Jahre. Das ist ich habe keine Kinder. Ich wollte keine. Wir haben schon mal miteinander gesprochen vor Jahren. Weil ich so klein bin. Ich bin nur 1,40 groß. Und jetzt hänge ich hier ganz alleine rum. In dem Riesenhaus. Ich habe ein Einfamilienhaus. Ja. Und da habe ich die ganzen Zimmer. Und da hänge ich hier nur immer in dem Anbau. Ich gucke jeden Abend deine Sendung. Ich bin so viel am Weinen. Hast du denn noch Freunde oder Verwandte? Ja, Verwandte habe ich. Die dir auch nahestehen? Ja, also nahe, nicht eine Schwägerin, das ist eine Schwester von meinem Mann, sonst habe ich niemanden. Und, ich selbst habe keine Geschwister. Ja, und eine Freundin oder so? Freundin, die wohnt in Hamburg. Und wo wohnst du? Ich wohne hier in darf ich das sagen? Nee, ist ja also weit weg von Hamburg. Ja, von Hamburg hier. Von Hamburg. Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ja. Sag mal, Christa, ist traurig. Das ist natürlich eine Zeit, die ist umwerfend. 42 Jahre. Ne? Ja, das kann man ja sicher gar nicht richtig, wenn man das nicht selbst erlebt hat, gar nicht vor Augen. Wir haben uns so geliebt, wir waren so glücklich und mein Mann hatte 7 Jahre den Krebs. Und das letzte Jahr war so grausam. Was hatte er für einen Krebs? Er hatte erst Prostatakrebs und Blasenkarzinom. Und da ist er zuletzt alle 4 Wochen operiert worden. Da war er immer eine Woche in der Klinik. Ich brauchte gar nicht mehr fragen. Ich konnte ihn Tag und Nacht bringen. Er hat ja so viel Blut verloren. Und dann hatte er nachher Strahlenkrebs. Ich habe ein Jahr hier in dem Anbau, hier hat er in einem Krankenbett geschlafen. Und ich, weil ich so klein war, ging, das habe ich im Fernsehsessel geschlafen. 24 Stunden rund um die Uhr habe ich meinen Schatz gepflegt. Ja, aber das ist doch eine ganz tolle Sache. Und ja, das habe ich so gerne gemacht. Ja, und was für Gutes du ihm getan hast. Das habe ich so Gutes ihm gemacht. Und das Gute hat er auch mitnehmen können. Das hat er mitnehmen können. Das letzte Mal noch, wie er mich ein bisschen noch sprechen konnte mit mir, hatte ich mir die Haare so schön gemacht. Das hat er mir das Schönste gesagt. Da sagt er, du siehst aus wie eine Fee. Das hat mich so erfreut. Ja. Wir haben uns so sehr geliebt, das glaubst du gar nicht. Und wir haben keine Kinder, weil ich so klein bin. Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Es war jemand zuletzt noch bei ihm und der rief mich noch an, aber dann ist er nach einer ich bin aber sofort mit einer Nachbarin, die hat mir sehr geholfen, das muss ich sagen. Die hat meinen Mann sehr gepflegt mit mir zusammen. Ich hatte auch einen Pflegedienst. Aber die kommen ja abends zu früh und er musste ja für die Nacht versorgt werden. Und dann bist du mit der Nachbarin dann ins Krankenhaus gefahren? Bin ich dann ins Krankenhaus gefahren und da war ich so geschockt, weil er so vollkommen steif war. Ja. In 3/4 Stunde steif wie ein Brett. Ja. Und ließ mir das keine Ruhe und dann habe ich mich einmal angemeldet bei der Ärztin da auf der Station. Die hatten nur 7 Betten und die hat mir erklärt, warum mein Mann so schnell steif war. Da sind einige Organe vorher abgestorben. Ja. Und das hat mich eigentlich sehr beruhigt, das muss ich sagen. Warum beruhigt? Ja, da wusste ich, warum er so steif war. Ach so, da war die Erklärung dann da. Da war die Erklärung da. Da war noch ein Vater dabei und die haben mich dann zu einem Hospiz verwiesen, zu einem Malteser-Hospiz. Da bin ich jetzt auch. Da bist du jetzt auch? Da bin ich, gehe ich mal im Monat mal hin, Einzelgespräche. Ach so, um Leuten, um anderen Leuten zu helfen. Trauer, nein, mir wird geholfen. Ach so, ich verstehe. Mir wird geholfen. Das ist aber eine gute Sache. Trauergespräche. Ja, dass du da hingehen kannst. Ja, das kann ich hin. Ja, und dass du nicht so ganz allein in deinem großen Haus sitzen musst. Nee, da gehe ich hin. Sag mal, Christa. Ja. Nun war der Mann so lange krank. Ja. Und ihr habt so ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Ja, das war toll. Das heißt, ihr habt auch sehr offen miteinander geredet. Ganz offen. Habt ihr über diesen schlimmen Fall gesprochen, was sein würde, wenn er mal geht? Ja. Was hat er dir irgendetwas, einen Wunsch hinterlassen? Ja, er hat mir gesagt, er wollte gerne eine schöne Beerdigung haben. Das habe ich ihm gemacht. Ich habe 100 Totenbriefe geschrieben. in beide Zeitungen, habe ihm eine große Beerdigung gemacht mit einem großen Kaffee trinken. Das heißt, eine Verbrennung nach einer Woche. Habe mir dann noch hier nochmal 13 Leute mit mir zu Hause eingeladen. Ja. Alles nach seinem Wunsch. Genau wie er es wollte. Genau wie er es wollte. Hat er auch etwas gesagt darüber, wie er sich das denkt, wie du weiterleben sollst? Ja, das hat er mir, er hat mir nur gesagt, ich soll aufpassen. Die Menschen wären, viele Menschen wären schlecht. Ich sollte mich bloß nicht irgendwie hier mit dem Haus irgendwie, mich da irgendwie überreden ließen. Aber das bedeutet ja, wenn er sagt, du sollst aufpassen, das bedeutet ja, dass er sich wünscht, dass du noch ein paar gute Jahre vor dir hast. Ja. Ne? Das hat er sich ja wahrscheinlich sehr gewünscht. Das hat er sich gewünscht. Und der Nachbarin, die ist noch einmal bei ihm gewesen am letzten Tag, die ihn gepflegt hat. Er konnte nicht mehr sprechen. Er sagte nur do. Ach, sage ich, Namen will ich jetzt nicht nennen. Und da sage ich, die kommt dich noch besuchen. Und die hat ihm dann gesagt, er braucht sich um mich keine Sorgen machen. Die sorgen für mich und die ist so nett und da aber war ich auch schon zum Kaffee jetzt und so weiter. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Ja. Ich finde gut, dass du dich nicht ganz zurückziehst in deinem Schmerz. Nein. Du gehst in das Hospiz, um zu trauern. Ja. Du hast da eine nette Bekannte, wo du schon mal hingehst. Ja, und eine Gruppe, da sind so mehrere, Ach so. Ich meine, die das alles so. Weißt du, Christa, ich glaube ja natürlich, wenn man so lange glücklich war und so lange verheiratet das war, ist so schlimm. Wird man diesen Verlust natürlich nie mehr verwinden. Nein. Aber ich glaube, du machst es schon sehr richtig. Ja, die Frau hat mir gesagt, ich würde das schon schaffen. Ja, und du musst natürlich auch wirklich immer im Hinterkopf haben, dass dein Mann, der dich so lieb gehabt hat, der möchte ja auch nicht, dass du die letzten Jahre nur weinst. Nein, das möchte er nicht. Er konnte das auch gar nicht haben. Und ich habe ja auch den Kontakt, weil er so krank war, viel verloren. Wir waren 25 Jahre im Wanderverein, da gehe ich wieder hin. Genau, sowas ist sehr richtig, so einen Schritt ins Leben zu machen. Ich bin sehr kontaktfreudig und gehe auch halt mich ein bisschen an die Kirche. Gehe da auch hin, war heute noch zu einer, wie soll ich sagen, Frauenhilfe, wie man das so nennt. Ne? Und ich habe ein eigenes Auto. Das ist auch gut. Und das da bin ich, wo ich so klein bin. Ja, das macht dich so beweglich, ne? Das und so macht selbstständig. Mich so beweglich und selbstständig. Ich habe die Pedalen verlängert und alles umgebaut mit dem Auto. Weißt du, was ich glaube? Und ich werde das schon irgendwie schaffen. Und ich wollte so gerne mal mit dir mal sprechen und ich brauchte mal jemanden, dem ich das mal erzählen kann. Aber ich sag nochmal, ich finde, dass du sehr tapfer bist. Ja, ich versuche es tapfer zu sein. Dass du sehr richtig machst. Und ich glaube, wenn er dich beobachten kann, dass er sich freut. Über all die Schritte, die du machst. Immer bei mir. Ja. Und ich habe auch, weil er da so gut verpflegt ist, habe ich auch eine ganz große Spende von dem Blumengeld in diese Station dahin geschickt. Ja. Das habe ich gemacht. Und ich habe das Gefühl, er ist immer bei mir. Ich glaube, Christa, wenn du das jetzt so weitermachst, wie du es angefangen hast, wirst du auch wieder Tritt fassen. Ja. Und er ist ja in Gedanken immer bei dir. Er hat mir die Tage sogar geholfen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Deine innere Stimme hat mir was gesagt. Ich habe meinen ganzen Schlüsselbund verloren. Mit alles drum und dran, Autoschlüssel, mit allem. Und dann bin ich zu Fuß nach Hause, hab mir den zweiten geholt, die Nachbarin hatte den Haustürschlüssel und dann bin ich wieder hin und da war ich am Auto und dann hat mir eine Stimme gesagt, das war bestimmt mein Schatz, geh mal in die Wirtschaft da und frage. Und da gehe ich einfach in das Lokal da gegenüber und frage. Und da habe ich den Wirt gefragt und da sagt er, Sie sind ein Glückspilz. Es war ein Nachbar hier, der hat ihren Schlüssel gefunden. Toll. Also deswegen... Er hilft dir weiter im Leben. Hilft mir weiter. Also liebe Christa, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns nochmal kennengelernt haben. Ja, ich habe mal einmal mit dir gesprochen. Mein Mann hatte eine Herzoperation vor 10 Jahren. Und da hat mir auch eine innere Stimme gesagt, muss eine halbe Stunde früher da sein. Da habe ich ihm auch das Leben gerettet. Ich glaube. Und 10 Jahre war er noch mit mir. Und da muss man ja auch dankbar für sein. Ich bin auch sehr dankbar. Es wird aber nur lange dauern, bis dass ich ist, dass ich... Ja, das glaube ich auch. Voriges Jahr Weihnachten waren wir in der Klinik, hat er die Bestrahlung gekriegt, da waren wir nicht zu Hause. Und dieses Jahr bin ich allein. Versprichst du mir, dass du all das so weitermachst, was du jetzt eingefädelt hast? Ja, ich mach das auch. Dann bin ich ganz sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, es muss ich schaffen. Möchtest du denn noch mit meinem Psychologen alle ein paar Wochen? Das wäre so sehr nett, das möchte ich so gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe es immer wieder versucht, aber dich zu erreichen. Guck mal, wie lange gucke ich dich, weil ich doch, ich kann ja gar nicht schlafen. Mhm. Das glaube ich. Ich habe den Rhythmus noch nicht. Ja, das glaube ich. Das ist ja alles auch noch so frisch. Das sind ja erst 4 Monate. 4 Monate. So, liebe Christa, ich finde, dass du eine tolle, tapfere Frau bist. Ja. Und ich glaube, dass dein Mann, den du so lieb gehabt hast. Ach, den habe ich geliebt. Der verdammt stolz ist auf dich. Das war er immer. Und das war immer stolz. Und das ist er jetzt auch, da bin ich ganz sicher. Das ist er auch, aber er konnte nicht mehr leben. Ja. Die Schmerzen haben ihn übermannt. Er ist gut verwahrt und das muss ich mir immer wieder vor Augen halten. Es war kein Leben mehr. Er konnte nicht mehr leben. Liebe Christa, jetzt legst du auf. Du kennst das ja, wie das hier bei uns läuft. Ich leg das auf, Und dann ruft dich der Peter, so heißt mein Psychologe. Ach, das wäre so nett. Ich danke dir schön. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute dir. Dankeschön. Ich gucke jede Nacht deine Sendung. Ich bin den Rhythmus gewöhnt, weißt du, immer rund um die Uhr. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Christa. Und schöne Adventszeit und auch schöne Weihnachten Dankeschön. Wünsche ich dir und Dankeschön. Deinem Team. Tschüss, Christa. Jasmin, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, Jasmin, ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Meine beste Freundin, die hat ein ziemlich krasses Alkoholproblem und sie merkt es noch niemand. Oh. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 20. Und was heißt krasses Alkoholproblem? Also, wir beide, wir gingen ja mal zusammen auf die Schule. Sie war 16, ich war 17. Ja. Da fing das wirklich schon so an, dass wir beide, also wir sind durch zur Schule gefahren, haben uns ein paar Bierchen getrunken, auch mal ein Piccolo oder so. Mhm. Wäre noch irgendwie ganz lustig. Ja, dann bin ich, also da habe ich meine Ausbildung gemacht. Mhm. Und sie hat halt immer weitergemacht. Und das geht schon mittlerweile so weit bei ihr, dass sie weggeht. Sie säuft sich da wirklich richtig den Arsch zu. Ja. Und dann fängt sie so den Theater an, dass sie sich nur noch am Prügeln ist, egal ob mit Männlein oder mit Weiblein. Echt so heftig? Ja, sie hat jetzt auch nächste Woche eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Wegen schwerer Körperverletzung, weil sie nämlich ein Mädchen die Flasche vor den Kopf gehauen hat und ein Glas ins Gesicht gerammt hat. Mhm. Und naja, wie das jetzt mit ihr weitergehen soll, das weiß ich nicht. Wie eng ist denn eure Verbindung im Moment? Eigentlich ganz gut, weil ich versuche sie da noch ein bisschen stillzuhalten. Deswegen, ich gehe ja auch jedes Wochenende mit ihr raus. Ja. Aber wenn ihr rausgeht, trinkt sie auch. Sie. Ja, sie auch. Aber kaum. Thematisierst du das? Sagst du ihr knallhart ins Gesicht, hier Mädchen, ich finde, du bist eine Alkoholikerin? Ja. Ich habe auch schon gesagt, sie sollte mal bitte in eine Therapie reingehen. Was sagt sie denn? Sie blockt ab. Sie sagt, ich habe einen weg. Mhm. Und ich sollte mich doch mal bitte um meine Probleme kümmern. Ich sollte meine Nase nicht in ihre Angelegenheiten reinstecken. So. Und dann stehst du nämlich ganz schön da und kannst überhaupt nichts machen. Eben. Und ich glaube, man kann dann auch nichts machen. Ich glaube, dass man einen Alkoholiker nicht dazu zwingen kann, zu kapieren, dass er ein Alkoholiker ist. Das muss er selbst kapieren und das kapiert er in dem Moment, wenn er sehr tief gesunken ist und wenn er richtig in der Gosse liegt. Offensichtlich für sie noch nicht genug. Erst dann kann auch die Bereitschaft entstehen, aus ihr heraus zu sagen, okay, ich gehe in eine Therapie. Du kannst sie nicht mit du kannst dich mit Gewalt irgendwo hinziehen. Das geht nicht. Ja, das ist ja jetzt so, sie hat jetzt auch nur einen Freund. Ja. Und der tut ja wirklich alles für sie. Ich meine, ehrlich, der sagt, meine Güte, Steffi, was ist mit dir los? Und ich meine, da versucht ihr dann auch schon immer so ein bisschen so den Alkohol wegzunehmen. Mhm. Und sie ist dann wirklich so, sie geht zu denen hin und klatscht in eine. Ja, und der Junge, der tut mir wirklich schon so leid. Also der weiß wirklich schon nicht mal, was er machen soll. Ich meine, wegen ihr habe ich jetzt auch natürlich schon richtigen Theater mit meinem Freund, weil er denkt, dass ich jetzt auch noch ein Alkoholproblem habe, weil ich nun mal immer nur mit ihr zusammen bin. Aber provoziert dich das nicht allmählich, dass sie gar nicht auf das eingeht, was du sagst? Führt das nicht dazu, dass du irgendwie auch auf Distanz zu ihr gehst allmählich? Irgendwie nicht, weil ich versuche ihr auch ein bisschen zu helfen. Mhm. Weil ich kann sie nicht hängen lassen. Sie wird nämlich wirklich schon von so vielen Leuten... Lass sie mal hängen. Lass sie mal hängen. Ich glaube, dass das vielleicht die bessere Hilfe ist, als immer und immer wieder ihr zur Seite zu stehen. Lass sie hängen. Lass sie fallen. Damit sie es kapiert. Damit sie es kapiert, was mit ihr los ist. Ich meine, meine, ich gebe ja jetzt auch schon überhaupt kein Geld mehr. Ich habe früher habe ich auch immer noch Geld gegeben. Schlimm genug. Schlimm genug. Aber auch dieses emotionale Geben, glaube ich, ist das ist so verständlich, wenn man einen nahen Menschen um sich herum hat, der diese Krankheit hat. Das ist verständlich, dass man das tut. Aber ich glaube, die bessere Verhaltensweise ist, auf Distanz zu gehen. Ihn, obwohl das weh tut, vielleicht, dass man mit ansieht, wie er noch weiter absackt. Aber ich glaube, das ist die beste Möglichkeit zur Selbstheilung hinterher für den anderen, auch um selbst initiativ zu werden, etwas zu unternehmen. Ich hatte aber schon mal ein Jahr mit dir keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Das war ein Jahr, war der ganz weg. Mhm. Und in der Zeit ist es wirklich noch schlimmer geworden. Ich glaube, immer noch nicht schlimm genug. Ist krass, ich weiß, wenn man das so sagt, aber ja. Das ist doch schon. Ja, das ist wirklich meine Erfahrung mit alkoholkranken Menschen, dass man kann ihnen nicht helfen per Reden und per Dasein oder weiß ich was. Es geht einfach nicht. Mhm. Die müssen das selbst wollen. Und manchmal unterstützt man sie noch in ihrer Sucht, wenn man ihnen zur Seite steht, irgendwie. Und das ist halt der schwere Schritt, dann zurückzugehen und zu sagen, ja, okay, geh du und lauf erstmal wirklich in dein Verderben rein. Ja, ich sag mal, vielleicht wird es ja nächste Woche mal ein bisschen klar, nach der Gerichtsverhandlung. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass meine Freundin abgeht, aber ich hoffe, dass sie wirklich eine richtige Strafe kriegt, dass sie... vielleicht rüttelt sie das noch. Ein bisschen klar wird. Ja, vielleicht rüttelt sie das noch, ja. So, ansonsten habe ich dir meine Meinung gesagt dazu. Ich glaube, um es nochmal zu sagen, dass die Distanz die beste Hilfe ist in einem solchen Fall. Ich werde es versuchen. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Jasmin. Ihr Lieben, wir haben heute eine freie Themennacht. Freie Themennacht heißt, ihr könnt anrufen und euch mit mir unterhalten, egal über welches Thema. Morgen haben wir eine Themennacht. Und morgen heißt das Thema, ich bin ein Luder. Ja, ich möchte gerne mit Ludern, sagt man in der Mehrzahl Ludern, also mit Frauen reden, die von sich sagen, ja, ich bin ein Luder. Was immer sie selbst auch darunter verstehen mögen. Ich bin gespannt, was ihr Mädels darunter versteht. Und was ihr dann alles zu erzählen habt, wenn ihr sagt, ich bin ein Luder, aus dem und dem und dem Grund. Also das ist unser Thema morgen. Daniela, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Daniela, dein Thema. Also meine Mutter hat sie vor 2 Jahren umgebracht und ich komme damit überhaupt nicht klar. Deine Mama hat sich umgebracht? Ja. Warum, weißt du das? Ich weiß überhaupt nicht. Sie hat sich erschossen. Erschossen? Und... Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Hm. Sie hat sich immer bei mir ausgekotzt. Es war ein freundschaftliches Verhältnis. Und sie war die wichtigste Person in meinem Leben und auf einmal das. Ja. Sag mal, erschossen, hatte sie denn eine Waffe? Oder? Ja, hatte sie. Und sie konnte damit offensichtlich dann auch umgehen, oder wie? Wie kam ja, das? Ja, konnte sie, weil ist ein bisschen längere Geschichte. Mein Vater war Hobbyschütze. Hm. Ach so, dadurch kam sie in Kontakt mit Waffen. Ja. Hm. Und sie war dann auch Hobbyschützin, also sie hat da ein bisschen mitgezogen und sie wollte die Waffe nicht hergeben. Nach der Trennung von meinem Vater. Ich stelle mir das sehr brutal vor, sich selbst zu erschießen. Hat sie sich in den Kopf geschossen? Nein, ins Herz. Ins Herz. Habe ich allerdings erst vor 2 Wochen erfahren. Hm. Wer hat sie denn gefunden? Ihr Freund. Also sie hat nicht mehr hier gewohnt bei mir. Bitte? Sie hat nicht mehr hier gewohnt bei mir, sie hat bei ihrem Freund in Ingen gewohnt. Wieso hast du jetzt erst vor 2 Wochen erfahren, dass sie sich ins Herz geschossen hat? Ich habe nachgefragt, ich wollte es bisher nicht wissen. Mhm. Weil ich kam ohnehin nur schwer damit klar. Ja. Und am Anfang des Jahres ist auch noch mein Opa an Krebs gestorben. Der bei mir hier im Haus gewohnt hat. Das heißt also, noch ein naher Mensch ist von dir? Ja, ein sehr, sehr naher Mensch. Mhm. Also, die 2 Menschen waren die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mhm. Daniela, damals, bevor das passierte, wie oft hast du deine Mama gesehen? Jeden Tag? Bis ich 16 war, ja. Bis du 16 warst? Ich meine dann, bevor das Unglück passierte. Ihr wohnt ein bisschen auseinander, sagst du. Wie oft habt ihr euch besucht? Nicht sehr oft. Also, vielleicht 1-2 Mal im Monat. Ach so, mehr doch nicht. Wie viele Kilometer wohntet ihr auseinander? Ungefähr 30. 30, Ist dann aber auch nicht so oft, ne, dass ihr euch besucht habt. Nee, aber es war trotzdem eine sehr viel... intensive Beziehung. Es war unglaublich tief, die Bindung. Und wir waren Freundinnen irgendwo. Habt sich auch telefoniert oft miteinander. Ja, unglaublich viel. So, Und du hast bis heute, obwohl 2 Jahre nach dieser Selbsttötung vergangen sind, überhaupt gar keinen Plan, keine Ahnung, warum sie das gemacht hat? Nein. Ich habe Ahnungen. Ahnungen, sag mal. Als Einziger, weil ich war der Einzige, dem sie Sahn anvertraut hat. Mhm. Sie wurde gemobbt in ihrer Arbeit. Mhm. Da läuft auch jetzt mittlerweile ein Prozess, weil das aufs Übelste war. Wer hat den Prozess angezettelt? Der Anwalt für meine Mutter. Ach so. Mit mir zusammen. Also jetzt habt ihr beide in die Wege geleitet? Ja. Weil ihr glaubt, dass sie das... Dass nee, wir glauben es nicht, es war so. Wir haben auch Belege dafür. Mhm. Nein, ich meine, ihr glaubt, dass ihre Selbsttötung damit zusammenhing, weil sie so verzweifelt war. Es könnte sein, wir wissen es nicht genau, es könnte sein. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihrem Freund und ihr damals? Super toll. Super toll. Eben, das ist ja das Komische dabei. Mhm. Sie hat sich vom Vater getrennt, es war unglaublich schlimm damals. Mhm. Er hat sie immer verprügelt, also von klein auf, wo ich mich erinnern kann. Mhm. Und er hat eine Knarre im Kopf gesetzt und ich habe die Knarre genommen. Mein Vater aus der Hand hat sie mir im Kopf gesetzt mit 4 Jahren. Mhm. Und hab gesagt, steh ich lieber mich als meine Mutter. Mhm. Und, oh Gott, das hockt mir halt einfach alles drin und dann das jetzt. Und ich habe gedacht, sie wäre glücklich und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis hinten nicht. Dann muss das ja damals, vor 2 Jahren, als es passiert ist, für dich ein unvorstellbarer Schock gewesen sein. Das ist ich sag auch. Mhm. Ich habe Panikattacken gekriegt. Mhm. Ich habe 1,5 Jahre lang Panikattacken gehabt. Mhm. Ohne es irgendjemand zu sagen, ich habe meine Schule abgebrochen, ich habe mein Abi abgebrochen. Es wäre für dich einfacher, mit all dem umzugehen, das zu verarbeiten, wenn du einen Grund wüsstest. Ist es so? Jein. Einerseits ja, andererseits der Verlust ist da. Der Verlust ist da. Gibt es denn neben der Trauer und der Traurigkeit, dass die Mama nicht mehr da ist, gibt es manchmal auch so Momente, wo du dich aber ertappst, dass du zornig auf sie bist? Weil sie dir das angetan hat und dir, nicht, auf jeden Fall. Ja, ne? Und dir nicht mehr erklärt, warum sie es gemacht hat. Es ist ja wohl klar, dass der Zorn irgendwo da ist. Ich meine, der ist ja abgeflaut, der war am Anfang sehr stark. Mhm. Zorn und eine Enttäuschung. Ich finde nämlich auch, bei allem Respekt vor der Trauer, die man hat, die du hast, finde ich auch, dass man ein Recht auf Zorn hat, weil was deine Mama gemacht hat und seien ihre Gründe noch so ernst zu nehmen, ist schon sehr schlimm, was sie dir angetan hat. Ich bin immer noch sehr wütend auf sie. Bitte? Ich bin immer noch sehr, sehr wütend auf sie. Ja, ja. Und ich sag's ja, und wenn sie, gut, man muss ja vielleicht akzeptieren, wenn sie für sich in eine solche Sackgasse geraten ist, dass sie zu einem solchen Schritt sich gezwungen gefühlt hat, dann hätte sie... Darum verzeih ich ihr ja auch. Ja, dann hätte sie dir wenigstens einen Brief hinterlassen müssen. Ja, und eben das tut weh. Das ist der Schmerz. Ja. Ja, das finde ich auch. Das kann ich gut verstehen, dass wahrscheinlich ist es ein ständiges Hin und Her zwischen großem Zorn und großem Schmerz. Ja, eben. Mhm. Das ist es eben. Man hat einfach nicht die Verabschiedung. Ich habe meine Mutter das, ich hätte ihr das nicht zugetraut. Mhm. Ich kenne den Ablauf des Selbstmordes. Mhm. Und es war dermaßen plötzlich. Es lief polizeilich und sonst auch auf Affekt hinaus. Was heißt denn Ablauf des Selbstmordes? Wie war der Ablauf? Sie hatte eine kleine Diskussion mit ihrem Freund und ich glaube es ihm, weil er ist wirklich nicht der Mensch, der lügt. Mhm. Das ist er nicht. Mhm. Die haben sich gezofft ein bisschen und sie ist runtergegangen und dann, er hat einen Knall gehört und er ist sofort runtergerannt und ja, er hat es halt gesehen. War sie denn sonst oder war sie sonst auch so eine impulsive Frau, die so aus dem Affekt vielleicht auch irgendwie verrückte Sachen gemacht hat? Jein, also manchmal, aber eher sehr depressiv. Mhm. Ich habe auch im Nachhinein mit Freundinnen von ihr geredet, die ich auch sehr gut kenne und sie haben auch gesagt, sie war immer, also auch schon von Jugendlichem auf, sehr depressiv. Mhm. Ich glaube ja auch, dass sich da ganz, ganz viel wahrscheinlich angestaut hat. Und dass der Streit vielleicht nur noch so ein kleines i-Tüpfelchen emotional war auf ihre Gesamtsituation. Sie war auch Alkoholikerin. Das auch. Mhm. Ja. Ich meine, das deutet ja auch auf eine große Problemlage in ihr hin, ne? Ja, und das habe ich ja auch erst mitgekriegt und stand damit alleine da als Wissender und... Mhm. So, jetzt sind 2 Jahre vergangen und du bist so traurig und so angeschlagen und so aufgewühlt, also erst noch gar nicht so sehr lange her. Hast du denn dich um professionelle Hilfe bemüht in dieser Zeit? Noch nicht. Ich sollte, ich weiß, und ich werde es auch noch tun. Mhm. Aber mittlerweile habe ich jetzt eine Ausbildung als Erzieherin angefangen. Mhm. Und darin finde ich dermaßen viel von Seelenfrieden. Ah ja. Mhm. Unglaublich viel. Also ich lebe im Moment für meinen Beruf. Mhm. Im ersten Punkt ist auch wichtig, ich meine, ich bin 21 Jahre alt, wird langsam mal Zeit. Und es ist einfach im Moment das, wo mir Halt gibt. Ja, finde ich auch toll und auch sehr, sehr beglückwünschenswert, dass das so ist. Aber ich habe dich ja gerade so erlebt, wie du hast ja gerade schon auch ein bisschen angefangen zu weinen bei einigen Fragen oder bei einigen Erinnerungen. Es ist ja alles sehr präsent. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, dieses parallel noch zu deiner schönen Berufserfahrung, die du da machst, dennoch zu tun, dass du parallel eine Therapie anfängst. Das warte ich sowieso. Das ist geplant. Ja, weil ich weiß, ich werde es nicht ohne schaffen können, weil ich immer irgendwo am Verdrängen bin. Einerseits und irgendwann kommt es halt doch raus. Auch das mit meinem Großvater. Weil mein Großvater war für mich ein Vaterersatz. Und ich habe mit meinem Großvater so viel Gedanken und Gefühle geteilt, wo wahrscheinlich kein Jugendlicher oder jung Erwachsener in meinem Alter noch teilen können. Ja, ja. Also ich habe praktisch die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. So, und dass das einen fulminant umhaut, ist, glaube ich, das Normalste von der Welt. Das ist es wohl. Und meinem Vater hatte ich dann eben auch noch Kontakt aufgebaut, den ich seit 11 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und der hat mich tierisch enttäuscht. Also. Und das staut dann auch noch rein. Also das, ich würde das auch noch zu erklären. Ja. Und das kommt eben auch noch dazu dann, ne, mit dem Vater. Ja. Also, Daniela, das Vorhaben finde ich gut und ich würde dich gerne bestärken, das wirklich dann auch durchzuziehen. Ich ziehe das durch, weil es ist meine einzige Chance. Ja. Es ist mein Wille, ich überhaupt nicht schleifen lassen. Ich finde es immer so toll, wir haben es gerade ja bei der Christa, die 70-Jährige, die angerufen hat. Ich habe auch gehört, dass sie trotz des Unglücks und des Leides und der Trauer dann doch noch so aktiv ist und Sachen unternimmt und sich nicht einkapselt in all dem Unglück und all dem Elend. Und das ist jetzt in deinem Fall auch so. Das finde ich gut. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich muss mich manchmal zusammenreißen. Muss man immer, glaube ich, wenn man in so einer Lage ist. Von alleine geht einem das auch nicht von der Hand. Nee, also ich muss immer mehr ätherisch beherrschen, um nicht mich einzukapseln, wie du gerade gesagt hast, und es ist dann wirklich schwer. So, Daniela, ich wünsche Erfolg weiter in deinem Beruf, der offensichtlich sehr gut gefällt. Dann wünsche ich Erfolg mit der Therapie. Ja, und wenn du gerne mit meinem Psychologen noch reden möchtest, biete ich dir das auch an. Möchtest du? Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht. Okay, dann legst du auch auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, bis gleich. Alles Gute, tschüss. Okay, ciao. Jessica, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Jessica. Hallo Domian. Um was geht's? Oh Gott. Es geht darum, dass ich meinen Vater anzeigen will. Mhm. Warum? Weil er mich über mehrere Jahre sexuell missbraucht hat. In welchem Alter warst du, als das passiert ist? Von 13 bis 16. Dein eigener Vater? Ja. Mhm. Was hat der Vater mit dir gemacht, genau? Hat er dich vergewaltigt? Ja, aber nicht richtig. Und er hat dich gezwungen, an ihm sexuelle Dinge zu vollziehen? Ja. In der Familie, im Verband der Familie, in der Wohnung? Ja, oder im Auto. Deine Mutter das mitbekommen? Ich hab's ihr gesagt. Damals? Ja. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat ihn zur Rede gestellt, aber es hat nichts geändert. Und sie hat es so weiterlaufen lassen? Ja. Sie hat nichts weiter gemacht, so, also. Bist du nicht sehr wütend auf deine Mutter, dass sie dich nicht gerettet hat aus der Hölle? Das ist bei mir so, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist das ja meine Mutter. Also die Situation so, die Mutter wusste, dass der Vater dich sexuell missbraucht. Sie spricht mit ihm, aber er wischt es vom Tisch und macht es weiter. Und sie weiß, dass er es weitermacht. Und ihr alle könnt weiter in einer Wohnung leben? Ja. Also gab es noch andere Kinder? Ja, noch ein Bruder. Älter, jünger? Älter. Hm. Wusste der das auch? Nein, der wusste das nicht. Hm. Wie kam es, dass er denn aufgehört hat, als du 16 warst? Ich habe jemanden kennengelernt und diejenige hat mir sehr geholfen. Und durch sie bin ich dann von zu Hause weggegangen. Hm. Jetzt bist du 19 Jahre alt. Ja. Das Ganze liegt jetzt 3 Jahre zurück, dass er das letzte Mal gemacht hat. Jetzt überlegst du oder bist du entschlossen, ihn anzuzeigen? Ist die Entscheidung schon gefallen? Eigentlich schon. Mhm. Hast du dich beraten schon mit Rechtsanwälten, mit der Beratungsstelle? Nein, ich hab das für mich erst jetzt also gesagt, dass ich das machen will. Mhm. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ja. Hast du in den letzten Jahren einen Kontakt mit zu Hause gehabt? Mit meiner Mutter. Hast du auch sie besucht zu Hause? Am Anfang, wie ich weggegangen bin von zu Hause. Also, aber bei sie habe ich besucht. Also, du bist dann dahin gegangen, wenn er nicht da war? Genau. Mhm. Wurde später, also in den letzten Jahren, mal darüber gesprochen? Also, Meine Mutter nimmt ihn in Schutz und sagt, dass es ihm leid tut. Und wenn er könnte, würde er es ungeschehen machen. Aber ich habe zu ihr gesagt, dass es nichts bringt. Also. Mhm. Und die Familie von meinem Vater, die stehen alle zu ihm und sagen... Ich bin ganz entsetzt, Jessica, über das Verhalten deiner Mutter, muss ich sagen. Ich bin völlig entsetzt, dass sie das damals hingenommen hat, dass sie nicht sofort mit ihrem Kind weggegangen ist von diesem Mann. Und ich bin auch entsetzt, was du jetzt wieder sagst, dass sie das im Nachhinein sogar irgendwie jetzt versucht hinzubiegen. Na, ja. Sie hat versucht, dass ich wieder nach Hause komme. Aber weil ich die bekannt hatte und weil sie mir den Rücken gestärkt hat, bin ich nicht nach Hause gegangen. Mhm. Was wird das auslösen in eurer Familie, wenn du eine Anzeige erstattest? Also meine Mutter würde bestimmt, also glaube ich, dass sie sagen würde, ich soll das zurückziehen und das nicht machen oder so. Und ich weiß nicht, ob mein Vater dann vielleicht mir auflauert und mir irgendwas antut, also ich weiß es nicht. Mhm. Und meine Bekannte, meine Mutter weiß ja, dass ich sie habe. Meine Mutter ist eifersüchtig auf sie, weil sie mir geholfen hat. Mhm. Und sie kann es nicht respektieren, dass sie mir geholfen hat. Mhm. Hast du auch Angst davor, dass deine Mutter, dass deine Mutter völlig ausrastet vielleicht? Nein, meine Mutter nicht. Also meine Mutter... Weil das ist ja dann eine Schande, die über die Familie kommt, wenn das öffentlich ist, wenn es eine Gerichtsverhandlung gibt und so weiter. Ja, das wird sie bestimmt sagen. Hast du Angst, dass das Verhältnis mit deiner Mutter dann ganz zu Bruche geht? Eigentlich ist es schon fast kaputt. Mhm. Also kann ich noch mehr kaputt gehen. Mhm. Wenn du stark dazu bist, stark genug dazu bist, Jessica, kann ich das nur mit 10 Ausrufungszeichen unterstützen, dass du ihn anzeigst. Weil ich finde, dass all die Menschen, die so etwas jungen Menschen antun, angezeigt werden sollten und bestraft werden sollten. Ja, das weiß ich, aber ich habe Angst, dass er dann irgendwas macht oder dass sie bei meiner Bekannten auflauern oder so. Mhm. Und ihr die Schuld dafür geben, die werden ihr bestimmt die Schuld dafür geben, dass sie sagen, sie hat mich dazu aufgehetzt oder so. Ja, ich finde ganz wichtig, dass du dich im Vorhinein, bevor du diesen Schritt unternimmst, dass du dich gut beraten lässt. Einmal von einem Rechtsanwalt oder auch von Selbsthilfegruppen, von Institutionen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Die eben auch mit dieser Problematik der Angst, wie du es gerade beschrieben hast, sich auskennen und dir da auch helfen können und dir Tipps und Ratschläge geben. Das ist der erste wichtige Schritt, finde ich. Okay. Ich würde dir gerne so ein paar Adressen noch an die Hand geben, an wen du dich wenden könntest. Das wäre nett. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an nach der Sendung. Okay, danke. Okay, alles Gute. Danke, tschüss. Und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Gudrunhausen und morgen haben wir ein Thema, dessen Inhalt ich gar nicht so richtig definieren kann. Aber wir wollen mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. Das Thema heißt, ich bin ein Luder. Eigentlich möchte ich dann morgen nur mit Frauen reden. Ich glaube, Männer sagen das von sich aus nicht. Ich bin ein Luder. Ja, vielleicht noch ein paar, aber die meisten Männer sagen es nicht. Und ich bin dann gespannt, was ihr Mädels mir erzählt, warum ihr ein Bruder seid und was dahinter steckt. Also, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, Thema bei Domian, ich bin ein Bruder. Und um 0 Uhr könnt ihr uns wie immer erreichen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, bis morgen.